Ist wirklich die Warnlampe schuld, wenn ein ganzer Kahn untergeht? Die Antwort liefere ich in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Gerade wenn alles normal läuft und Routine einkehrt, ist paradoxerweise die Gefahr eines Crashes besonders groß. Die Geschichte lernt uns, dass es meist gerade diejenigen Branchen oder Unternehmen hart treffen können, die am wenigsten damit gerechnet haben. Zu oft denken wir, dass unser Unternehmen nun seit so vielen Jahren rund läuft und wir deshalb nichts zu verändern brauchen. Wir meinen, alles zu kennen und die Prozesse laufen wie geschmiert. Die Kunden kommen mehr oder weniger automatisch und die bestehenden sind gut an uns gebunden. Das Schiff läuft also gut auf Kurs. Da drängt sich ein Vergleich mit Katastrophen aus der Schifffahrt auf. Über 100 Mal ging alles gut, reine Routine. Doch plötzlich dringt Wasser in die Heckklappe ein. Das riesige Schiff, das seit Jahrzehnten seinen Dienst tat, droht innerhalb kürzester Zeit unterzugehen. Mitsamt der gesamten Ladung und Hunderten von Personen. Später entdeckt man als Grund hierfür eine kaputte Warnlampe. Eine winzige Warnlampe also ist der Grund dafür, warum ein riesiger Kahn untergehen kann. Natürlich gab es eine Verkettung von Fehlern. Die Warnlampe allein kann nicht schuld sein. Wenn einige kleine Fehler eine Kettenreaktion zur Folge haben, gibt es eine interessante Gemeinsamkeit. Die Faulheit. Und hinter der Faulheit verstecken sich die Routine und die Meinung, dass es die letzten 100 Mal ja schließlich auch gut ging. Mit dieser Analogie wollen wir uns nun auf dein Unternehmen konzentrieren. Solltest du ein neues Unternehmen gerade erst gegründet haben, kann die Faulheit auch in diesem Fall einen Streich spielen. Nicht, dass ich dir schon heute Faulheit unterstelle, auf keinen Fall. Doch ich sehe immer wieder Unternehmer, die zu schnell aufgeben. Der Druck kann riesig sein, finanziell, psychisch und vor allem, wenn dein Umfeld dir rät, aufzugeben. Da gibt es die Geschichte, die zu Zeiten des Goldrushes spielt. Ein gewiefter Goldgräber sei durch den wilden Westen gezogen, nicht aber um an neuen Stellen nach Gold zu suchen, sondern an verlassenen Grabungsstätten. Denn er wusste, dass viele zu früh aufgaben, meist nur 10 cm vor einem riesengroßen Goldnugget oder einer großen Ader entfernt. Warum denn, dachte er sich, nach neuen Orten zu suchen, wenn es einfacher geht? Er grub einfach an verlassenen Orten. Meist nur sehr kurz, denn es gab sehr viele verlassene Claims. Das sind abgesteckte Gebiete früher Goldgräber. Langfristig erfolgreiche Unternehmer legen einen tagtäglichen Drang nach Optimierung an den Tag. Sie wissen, dass ein Ausruhen auf dem Erfolg gefährlich ist, wobei ein Ausruhen noch nicht ganz zur Faulheit ausarten muss. Das richtige Maß zu finden ist jedoch schwierig, da sich die Grenze oft schleichend verschiebt und auch da sieht man die eigene Faulheit selbst eher selten kommen. Hinzu kommt, dass das eigene Umfeld einen in die Trägheit noch stärkt, da auch deine Mitarbeiter lieber ein ruhiges Umfeld suchen und dem Ungewohnten aus dem Weg gehen wollen. Gleichzeitig steigen die Fixkosten, denn alle gewöhnen sich schnell und gerne an deinen gewissen Komfort. Wie schaffst du es also, nicht in die Faulheitsfalle zu geraten? Eine gute Methode hierzu ist die Was-wäre-wenn-Frage. Idealerweise triffst du dich mit deinem engsten Führungsteam 2 bis 3 Mal jährlich und ihr nehmt euch genügend Zeit. Bei jedem Treffen stellt ihr eine der Was-wäre-wenn-Frage und taucht dabei tief ein. So tief, dass ihr beinahe nicht mehr merkt, dass es nur ein Spiel ist. Damit schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Erstens seid ihr für tatsächlich eintreffende Fälle gut vorbereitet, und auf der anderen Seite geht ihr der Trägheitsfalle aus dem Weg. Folgende Was-wäre-wenn-Frage sollen dir dazu als Vorlage dienen. Was wäre, wenn du als Unternehmer aus gesundheitlichen Gründen für mindestens 3 Monate ausfallen würdest? Einer aus dem engen Führungsteam kündigt? Auf einmal die beiden wichtigsten Kunden abspringen würden? Ein neues Gesetz in Kraft tritt, das den Vertrieb des Produkts in der bisherigen Form nicht mehr zulässt? Ein neues, digitales Unternehmen euch viel günstiger per Online-Plattform Konkurrenz machen würde? Daneben hilft es auch, eine offene und gelebte Fehlerkultur zu etablieren. Das heißt, es dürfen und sollen sogar Fehler gemacht werden. Die Fehler sollten geteilt werden, sodass die anderen von diesen Erfahrungen profitieren können. Neue Ideen sollen von einem Innovationsteam systematisch geprüft werden. Erfolgsversprechende Ideen kannst du in einem Innovationssteckbrief auf einer Seite zusammenfassen. Wenn die Zeit dann reif ist dafür, bist du in einer guten Ausgangslage, um diese in die Tat umzusetzen. Die besten Ideen der Mitarbeiter sollten zudem dankend mit einem Preis, Achtung, nicht Geld, sondern symbolisch, wertschätzend und in einem feierlichen Rahmen intern wie extern kommuniziert werden. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.